Welt, ob's dir gefällt oder auch nicht, da ist kein Licht in weiter Sicht, das auf uns scheint und uns vereint. Ganz im Gegenteil, wir sind auf Kriege geil, ist unser Seelenheil, seitdem faustgeil, auf alle zu stürzen, statt uns zu schürzen und damit unsere Macht zu würzen. Noch nie gab's Frieden in der ganzen Welt, denn immer gab's irgendwo einen tollen Held, der meint zu wissen, was für alle gut ist und Wahrheit mitten im Kelch voll Blut misst. So gesehen scheint es aussichtslos, es scheint, als wär's der Menschen los. Doch genau gesehen lässt sich alles drehen, man muss nur erst sich selbst verstehen. The war of the western world, and the war against the eastern world. The war of the northern world, and the war against the southern world. Sinnlichkeit, Begehren und des Körpers Leid ist ein innerer Krieg, den alle führen, solange sie sich selbst noch spüren. Hier wird verdrängt, die Lust gehängt, ganz ausgetrieben, was wir alle lieben. Es scheint, als wär's der Menschensinn, mit vielen Hieben alles wegzuschieben. Schieben, schieben, schieben. Und nach außen gewandt bleibt es unerkannt, wird mit Sinn belegt, so dass es trägt. So können wir streiten gegen andere Seiten, ohne dass wir sehen, dass wir uns angehen. So werde ich ein Held für die gute Sache, ohne dass ich mich auch selbst gut mache. The war in the inner cell, and the war for the outer health. The war against your own self, and the war for the commonwealth. Kriege gibt es überall und sei es auch nur Rauch und Schall. Ein Schwall der Rede kann es unterstützen und auch vor eigenen Zweifeln schützen. Schon seit Äonen sind sie Religionen, die auserwählen ein paar Personen und kämpfen gegen andere Wege, die wert sind, nur der Schwerterschläge. Vor Ideologien kann man nur fliehen, wenn man Fragen stellt, was letztlich fehlt. Sonst bleibt man drin, nimmt ihren Sinn, nutzt ihre Wiege für die eigenen Kriege. Doch die Hoffnung bleibt als letztes Ziel, das alles nicht nur ist ein Spiel um Macht und Geld und eigene Wut und letztlich alles doch wird gut. The war for religious stuff, and the war against the Christian love. The war for your own path, and the war against the other's draft. Oh. Better life needs a war between man and wife. The war against the war itself is the war against the violence itself.